Kreisliga und Kaviar. Großer Fußball im kleinen Rahmen. Der Fußball-Podcast der KSG Bönstadt. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten offiziellen Folge, zu unserem ersten offiziellen Podcast von Kreisliga und Kaviar. Heute bei uns am Tisch meine Wenigkeit, Sebastian Langer hier. Und ich, Jens Kipper, und unser Gast. Und von dem erzählt uns jetzt der Sebastian ein bisschen was. Ja, wir sind, glaube ich, alle gespannt, wer der erste Gast unseres Podcasts ist. Der eine oder andere kann sich das vielleicht schon zusammenreimen. Aber ich würde sagen, die ersten Worte über unseren Gast findest du selber, lieber Gast. Möchtest du dich denn mal ganz kurz vorstellen, mein Lieber? Ja, ihr habt es jetzt so spannend gemacht. Ich sitze zwar schon 10 Minuten hier, war aber jetzt mittlerweile selber überrascht, wer der erste Gast werden könnte. Servus, Katze hier. Man kennt mich aus anderen Formaten, sage ich mal. Sagen ja die F-Promis immer. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, ich übernehme gleich, aber das freut uns schon mal, dass du den Weg hierher gefunden hast ins KSG-Häusi, heute an einem regnerischen, wir sind transparent, denke ich mal, Jens, oder? An einem regnerischen Dienstagabend. Und wir wollen auch dann direkt schon mal, um vielleicht dem ein oder anderen Zuschauer, der unseren Gast Sascha noch nicht kennt, ein wenig oder etwas besser vorzustellen, direkt mit der ersten Kategorie starten, nämlich mit Seppel Super 7! Genau! So, Katze. Das Konzept ist im Prinzip ein Fragenhagel. Ja, du kriegst hier. Hagel. Es ist ein Hagel. Ne? Ah, also ja. Schnelle Fragen und das Wichtigste ist natürlich schnelle Antworten. Also spontan. Genau. Es ist. Okay. Ich wollte gerade sagen meist. Es ist aber immer eine Oder-Frage und du darfst dich entscheiden zwischen den beiden Auswahlmöglichkeiten. Bist du bereit? Alles klar. Okay, schnallt euch an. Es geht los. Obst oder Obstler? Obstler. Fußball oder Tennis? Tennis. Bönstadt oder Echzel? Bönstadt. Das wundert mich jetzt. Eis gelogen. Gut, es geht weiter. Fahrrad oder E-Scooter? Fahrrad. Aufstieg KSG oder Abstieg FCB? Abstieg FCB. Hätte ich auch genommen. Grüße an alle Bayern-Fans hier in der Runde. Es geht weiter. Kreuzfahrt oder Flugreise? Das ist eine Fangfrage. Weder noch, definitiv in diesem Leben keins von beiden. Also wenn, dann eher Kreuzfahrt, aber mit den richtigen Leuten. Tipp von mir, eine Flugreise könntest du in der Wetterau machen. Ja, ich habe jetzt auch eine klassische Flugreise gedacht. Du musst ja auch ein bisschen genauer. Ich wollte dich mal ein bisschen locken. Flatter ist für. Ah ja, klar. Ich sag Kreuzfahrt. Gut. Dann Maccas oder Burger King? Maccas. Taylor Swift oder Andrea Berg? Taylor Swift. Wegen der Musik, denke ich. Ja, nur wegen der Musik, ja. Gut, das ist doch schon mal ein starker Einstieg. Wir kennen dich besser, eigentlich perfekt schon, als würden wir uns schon Jahre oder Jahrzehnte lang kennen. Bevor wir ein bisschen dumm Zeug schwätzen, hätte ich gesagt, trocken ist das immer Mist, Jens. Du willst richtig? Gleich nahtlos zur zweiten Kategorie. Ja, erstmal die Arbeit, dann das Vergnügen, oder? Das ist schon hart, dann machen wir die Arbeit tatsächlich zuerst. Und Sascha, du hast dir ausgesucht heute beim ersten Losche Bier-Tasting passenderweise ein Apple. Das zeigt natürlich, wie flexibel wir hier sind beim Podcast. Also beim Loscher Bier-Testing kann man sich auch einen Äppler aussuchen. Also ich wurde ja gefragt, Bier oder Äppler. Ja, wir haben dir tatsächlich fairerweise die Wahl gelassen, ja, weil wir deine Vorlieben ja durchaus kennen. Samples 8. Ja. Der erste Gag nicht verrate schon. Ne? Das hätte auch wieder keiner im Podcast gerafft. Ja, so, jetzt danke. Haben wir aber von Jonas Kühlschrank uns ausgewählt. Born in the Wetterau. In the Wetterau. Also international. Ich würde sagen, Prost. Ja, wir stoßen mal an. Prost. Losche Beer Tasting. Mein Feedback, er ist ein wenig süß. Ja, und für Leute, die gerne im Kaloriendefizit leben, mit 29 Kilokalorien relativ hoch für einen Apfelwein, ob es jetzt am Apfel liegt oder an der Mischung oder am Alkohol, ich weiß es nicht. Katze? Ja, also ich finde, er schmeckt ein bisschen ähnlich wie der Müller. Ich mag ja eigentlich eher so ein süßes, sauer gespritzte. Kannte den auch vorher schon hier. Und bin überrascht, dass die KSG so Qualitätsprodukt zu bieten hat. Mir schmeckt er. Ja, apropos Qualitätsprodukt, das ist ja klar, haben wir ja natürlich bei unserem Nachbar beim Loge quasi geordert. Ich gucke ja gerade mal aufs Mischverhältnis. Es ist in der Tat mit 2/3, 1/3. Ist es in der Tat 2/3, 1/3. Keine Ahnung, ob es viel oder wenig ist. Aber das würde zumindest die Kalorien erklären, denn wir haben ja zuletzt beim Auswärtsspiel im Peterweil, wie die Idioten sagen würden, haben wir ja das Ganze mal gegengecheckt und der hatte, glaube ich, schon 23 Kalorien. Also auch hier gibt es immer Informationen auch für unsere Sportler und Fitnessfreaks an der Stelle. Und wenn du einen Kasten trinkst, macht sich das bemerkbar. Das, ja, und wie ich euch kenne, ne, trinkt ihr auch einen Kasten. Also von daher, ansonsten schmeckt er mir echt gut und es stimmt, er ähnelt sehr dem Müller-Apfelwein. Und meine Theorie an der Stelle ist es auch, dass es eh der gleiche ist. Kommt, glaube ich, beides aus Ostheim-Butzbach. Ja, ja. Von daher, glaube ich, anderes Etikett, selber Äppler. Ist das auch also was? Ist das ein purer Marketing-Gag? Das ja, ist ein Marketing-Gag. Kellerei Müller steht sogar unten drauf. Kellerei Müller. Leute, was wir hier rausfinden im Podcast. Leute, fragt mich doch einfach. Das ist so klein gedruckt, das hat noch nie einer gesehen. Fragt mich doch einfach. So, was haben wir denn eigentlich noch auf der Agenda stehen? Irgendwo hatte ich immer mein Handy. Ich würde jetzt mal den Gast etwas erzählen lassen. Weil den haben wir, gerne. Von dem haben wir noch gar nichts gehört heute, außer dein Fragenhagel, den er über sich hat ergehen lassen dürfen, müssen. Wenn ich an Sascha Kindl denke, dann denke ich an Peter Neururer oder Felix Macker der KSG. Wir sind live. Danke. Wem kommen wir rein? Also ist das in der Live-Sendung. Ja, so ist es halt. Ja. Was sollen wir machen? Die Schnitte wird später. Ich wiederhole es nochmal. Wenn ich an Sascha Kindl denke, denke ich an den Peter Neururer oder den Felix Magath der KSG Bönstadt. Nicht, weil er die Mannschaft vor Abstieg gerettet hat. Das ging nicht. Ja, das war man kann die Mannschaft nicht vor Abstieg retten. Unmöglich, aber vielleicht vor dem Bestehen. Beziehungsweise er hat sie bestehen lassen. Wie, Sascha, würdest du deine Engagements, das waren ja mehrere, bei der KSG rückblickend beurteilen, bewerten? Naja, feige. Das war natürlich immer alles sehr feige von mir, weil es tatsächlich, du lässt es ja anklingen, Situationen waren, wo es vorher, wie das meistens bei Trainerwechseln so ist, richtig scheiße gelaufen ist, aus unterschiedlichen Gründen, sportlich, personell, manchmal auch von der Atmosphäre her. Und es konnte eigentlich nie schlimmer werden. Es ist auch nicht immer besser geworden, aber manchmal schon, also zumindest atmosphärisch. Auch deshalb natürlich feige, weil ich es ja nie allein gemacht habe. Das hätte ich auch abgelehnt. Es sitzen ja zwei Podcaster hier. Es wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Im Tandem mit mir oder ich mit denen unterwegs war. Deine zwei Lieblings-Co-Trainer quasi. Absolut, ja. Absolut. Und du ja. Auch, Danny. Du bist auch ein Lieblings-Co-Trainer. Also das heißt Co-Trainer. Also wir waren ja, die Co-Trainer gab es ja nicht. War Duo und am Ende waren wir auch mal Trio mit Faruk, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Trio Infernale. Jetzt ist es ja auch ein Trio, glaube ich. Ne? Korrekt. Also hat sich eingebürgert. Volksmodell hat man ja beibehalten. Ja. Du bist up to date. Ja. Katze. Nee, aber ja, was waren denn so, ja, wenn man mal rückblickend, du hast ja auch aktiv hier gespielt. Ja, das war, das müsste ich mich korrigieren, glaube ich, noch vor meiner Zeit. Ja. Dann als Trainer hier mehrere Einsätze gehabt für die erste Mannschaft, aber auch für die Reserve. Was sind so die, ich sag mal, schönsten Erinnerungen oder die schlimmsten oder die schönste Saison und die schlimmste? Kann man es vielleicht verallgemeinern? Hast du da irgendwas, was erzählenswert wäre? Ja, also als Spieler hatte ich natürlich mal, das ist jetzt gar nicht so launig hier, diesen echt beschissenen Armbruch. Anno 94 in Petterweil, in Bingenheim. Das sah ja tatsächlich ein bisschen nach Amputation damals aus. Das war nicht schön. Das ist das Schlimmste, was mir da jemals passiert ist. Ja, es gab natürlich ein paar Spiele, da warst du nicht dabei langer, da warst du clevererweise im Urlaub, da haben wir mal die Reserve trainiert, da haben wir in Röttgen 7-1 verloren gegen die Truppe, die auch kein Fußball spielen konnte. Das war schon bitter. Und dann haben wir ja das eine oder andere Spiel auch in der vorletzten Saison. Wenn du da so echt kacke spielst und trotzdem dir vielleicht irgendwie einen Punkt ermauern könntest und dann kriegst kurz vor Schluss noch einen Rinn. Manchmal durch dumme Freistöße, dumme Elfmeter, dumme was weiß ich. Also dumm war es immer. Das war eine scheiße Erinnerung. Schöne Erinnerung, muss ich sagen. Also ich kann mich jetzt nicht an so eine ganze Saison erinnern, wo ich sage, das war eine geile Saison. Da war, wenn man dahin geht, wäre das natürlich diese eine Abbruchsaison bei Corona, wo wir echt gut drauf waren mit Silbersiege und einem Unentschieden hintereinander nach dem Start von 0 Punkte und 1-10 Tore aus den ersten zwei Spiele. Da haben wir damals pädagogischen Sitzkreis gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr dabei wart. Kein Witz jetzt. Und auf einmal lief es wie am Schnürchen. Ich weiß heute noch nicht, warum. Aber wir haben mal 2-2 in Kaichi gespielt. Beim Stadtpokal, da erinnere ich mich tatsächlich gern dran. Muss ich jetzt mal dran denken. Kaichi ist in der Saison dann von der A-Klasse in die Kreisoberliga oder so oft gestiegen, hat, glaube ich, ein Unentschieden oder eine Niederlage nur in der darauffolgenden Saison gehabt und wir haben in der Halbzeit 2-0 hinten gelegen, konnte dann der Anwar einwechseln, der hat mit der ersten Aktion 1-2 gemacht und Bernd Kager, der ist ja hier jedem noch ein Begriff, servus Bernd, hat dann das 2-2 geschossen. Und das Lustige war natürlich, die wenigen KSG-Fans draußen wollte mehr. Ja. Aber das war schön, wenn die Kaichi gab es, richtig Krisensitzung dann abends noch in der Hütte. Das ist so das plötzlich Positivste, was mir einfällt. Oder als wir mal, sorry, wenn ich ins Plaudern gerate, als wir mal samstags abends mit dem Foreigner im Tor in Ersch 1-1 gespielt haben, in dunkelste sportliche KSG-Zeit. Die Erscher waren damals gar nicht so schlecht. Führen lange 1-0, verballern da noch einen Elfmeter. Foreigner hält insgesamt Weltklasse. Und dann schießt Barry Hu quasi mit dem Schlusspfiff das 1-1. Und auch hier ging es natürlich nicht ohne KSG-typische Zwischenfälle ab. Es gab mindestens noch zwei anderen, nämlich de Kotte und de Krotto, die auch meinten, sie hätte das Tor geschossen. Also wenn es nach denen gegangen wäre, hätten wir 3-1 gewonnen quasi. Alles schön, dass du zumindest die Erbstadtgeschichte noch erzählst. Dann war ich immerhin einmal dabei bei deinen schönen Erlebnissen. Das Ereignis beim Stadtpokal in Kaichen. Habe ich auch leider verpasst. Damals. Nee, das weiß ich noch. Und ich glaube, das war die Geburt von knusprig-braune Hähnchen. Das ist ja immer noch gesund. Das kann war doch um Silas sein, seine Wunderstunde, wo er rot gekriegt hat, nach zwei Minuten, oder? Das war. Da habe ich mal beide nicht da. Nee, von daher. Wir haben im zweiten Spiel Innenstadt dann geschlagen. Ja, natürlich. Ja. Wir waren quasi, man hätte da also nur Assheim schlagen müssen, hätten wir einen Stadtpokal gewonnen. Ja. Aber 5-0 verloren. Ja. Das Spiel. Aber das war, glaube ich, der erfolgreichste Stadtpokal seit Mensch, Jahrzehnten, würde man sagen. Alles lange her, ja. Also wir hatten ja ewig keinen Punkt geholt vorher beim Stadtpokal. Ist zwar keine Kategorie, aber ich würde in die Runde mal fragen, wollt ihr noch einen Obstler nehmen? Was heißt noch? Aber weil vorhin die Frage natürlich aufkam, Obst oder Obstler. Nach dem Motto Obstler oder Obstler. Jetzt umsetzen. Ja. Ich würde auch servieren. Ich würde mich mal hier als Kellner irgendwie nützlich machen. Jens, hier würde ich das Wort. Kommt jetzt Werbung wieder rein? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Perfekt. Haben wir jemanden? Ja. Für Werbung, ja, das wäre jetzt perfekt. Also wenn, dann müssten wir es jetzt schneiden. Das ist, weil die erste Folge ja quasi noch die Pilotfolge ist ja noch gar nicht abgespielt. Ist noch gar nicht abgespielt. Also hier würde jetzt Werbung kommen. Können. Soll ich wieder was holen, dann könnt ihr weitermachen. Nee, ich hol gleich. Dann kann der Jens weitermachen. An der Stelle wollte ich nur noch mal unseren Kontakt nennen. Das war podcast@ksg-bönstadt.de. Und wie war das nochmal? Minus ist ein Strich und Bönstadt mit OE. So, ich serviere. Jens, du darfst. Traum. Ja, ich mache weiter mit einer Frage, die mir noch auf dem Herzen liegt. Das kam gar nicht im Fragenhagel vom Langer vor, aber du bist ja auch ein Organisator eines, ich sag mal, eher untypischen, bei dir ist eher Sport, aber so von Quizmaster zu Showmaster. Das Deppenquiz versus Pillepalle, wo schlägt dein Herz mehr? Und würdest du den Zuhörern mal beschreiben, was das Pillepalle-Turnier ist? Auch wenn es mehr oder weniger fußballfremd ist, aber der ein oder andere Fußballer hat sich ja auch schon mal infiziert. Ja, wir haben das Pillepalle sogar mal vor vielen Jahren beim Fußball versucht, im Training. War, glaube ich, das letzte Training vor Weihnachten. Wir mussten es abbrechen, weil das ist so ein Wettbewerb, ne? Im weitesten Wettbewerb, wo du mit irgendwelchen Geschicklichkeitsspielchen, da ist es Tennis, hier wärst du Fußball gewesen, Punkte machen kannst und mit dem Saufen kannst du Punkte machen. Und die KSG, zumindest die damals, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, hat relativ wenig Vertrage. Und da es ein Kontaktsport ist, war nach der ersten 1-2-Ex-Saufrunde die Sachen wirklich gefährlich. Und wir mussten es abbrechen. Das ging nicht. Trotzdem waren alle gut drauf, weil sie halt vorher da ein bisschen was auf Ex weggekippt hatte. Und so funktioniert es halt beim Tennis. Das hat ein bisschen mehr Action, würde ich schon behaupten, als das traditionelle Debbie-Quiz. Hat aber bei weitem natürlich nicht den Esprit und nicht diese Akribie in der Vorbereitung. Wunderschön. Wunderschön gesagt. An der Stelle nehme ich oder hole ich euch ab. Ein Prost in die Runde nochmal. Wir genießen den Obstler, das Obstwasser vom Kronenhof, weil wir natürlich auch majestätisch hier trinken. Also Prost. Zum Wohl. Verdammt viel Produktplatzierung hier. Kann man auch zukünftig platzieren, Sascha. Du kennst ja dementsprechend die Pilotfolge noch nicht. Ab 1,60 kann man hier Werbespots schalten. Also eine Summe, die, ja, denke ich mal, für jeden erschwinglich ist. Nach oben sind da keine Grenzen gesetzt. Wir machen nochmal Werbung. Ja, meldet euch, wenn ihr Ideen habt oder ähnliches. Adresse haben wir ja bereits gesagt. So, der Jens tippt hier ein bisschen rum auf dem Handy. Jetzt sind wir wieder zurück. Ich hätte noch, auch wenn es etwas den zeitlichen Rahmen sprengt, wir hatten ja mal angekündigt, uns im Bereich von 10 Minuten zu bewegen. Es war aber auch klar, dass wir das bei der ersten Folge nicht einhalten werden. Hätte ich noch so ein bisschen eine private Frage vielleicht, Sascha. Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen, eine lustige Anekdote erzählen. Du als Katze. Was macht dich menschlich? Also, was? Ich muss selber lachen, weil es so bescheuert ist. Aber vor allem Katze menschlich. Das passt ja schon. Ja, aber was macht dich trotzdem menschlich, ja, mit deinen 99 Leben oder wie viel? Ach so, ich dachte, da kommt noch was. Ja, jetzt kommt eigentlich erst die Frage. Lass mich doch mal aussprechen. So. Was war denn so in letzter Zeit so der größte Fauxpas? Also irgendwas Bescheuertes, was dir passiert ist. Hast einen Bock da, einen Spiegel abgefahren, nichts gesagt, bist schön weitergefahren. Jetzt blöd, die Geschichte rauszuholen. Ja, diesen Bock dann kenne ich überhaupt nicht. Bist du, was weiß ich, über die Kaiserstraße gefallen und alle haben es gesehen und mussten lachen. Irgendwas Bescheuertes. Ja, es fällt mir tatsächlich was ein, da schäme ich mich ein bisschen dafür. Es ist aber nichts Kriminelles, Hat mit Tennis was zu tun. Nach einer sehr schlechten und im Endeffekt auch sehr, also schlechte Leistung, unbefriedigendes Ergebnis hier kurz vor den Sommerferien, einem Mannschaftsspiel. Beide alte Herren, hört man im Fußball sagen, hat sich ein Mannschaftskollege, während ich ein bisschen zerknirscht auf der Bank saß nach dem Spiel, angeboten, den Platz für mich abzuziehen. Und ich habe das erstmal in Ruhe abgelehnt, dann hat er es mir nochmal angeboten und habe mich echt gemein geworden. Dann habe ich ihn angebrüllt und habe gesagt, ich ziehe den Platz selber ab. Der hat dann 2-3 Wochen nicht mit mir gerettet. Ich habe lange versucht, die Schuld bei ihm zu suchen, weil er nochmal nachgefragt hat. Aber das war schon überflüssig, aus der Emotion raus, wie wir Sportler halt so sind. Ja? Wir sind nicht immer gute Menschen und haben uns oft nicht gut im Griff. Und die meisten von uns merken es dann nicht immer. Also das war kein Feind. Ich habe mich danach auch gleich gesagt, ja, ging nicht gegen dich und hin und her, aber der Mann war paralysiert. Ja, der wird nie wieder jemanden fragen, ob er helfen darf. Der zuckt sogar teilweise schon zusammen. Schade. Das war jetzt leider nicht die spektakulärste Geschichte, aber die fiel mir tatsächlich jetzt ein. Ja. Mir hat ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und das reicht ja fast schon. Jens, du? Ja. Sascha, deine Einschätzung, also ich sehe mindestens 2, eher 3 Leute hier am Tisch, die sagen, mit dem KSG-Saisonstart hätte keiner gerechnet von uns. Am Ende der, ich glaube, es sind 26 Spiele, es sind 24 Spiele, es sind 13 in der Gruppe. So, jetzt müssten wir uns natürlich ein bisschen besser auskennen, als wir scheinbar tun. Aber wir sagen, wir reden, ich formuliere es anders, am Ende der Runde, wo steht die KSG? Naja, also das hat, glaube ich, jetzt nichts mit unter Druck setzen zu tun auf Platz 1. Also wer die Tabelle lesen kann und wer vor allem die Klarheit der Ergebnisse sieht. Ich habe kein Spiel außer dem Pokalspiel gegen Erbstadt gesehen, aber ich lese die Ergebnisse. Ich meine, korrigiert mich, +3 Tore war das knappste Ergebnis. Wir hatten aber auch schon +7, +8 Tore. Die Mannschaften, die hochgeschlagen wurden, haben zum Teil auch schon viele Spiele gewonnen. Klar kann das passieren, dass du dich am Ende auch irgendwie, weil du halt doch ein Trottelhaufen bist, oder auch mal vielleicht fairnesshalber die Nerven verlierst und 2 rote Karte kriegst, das traue ich unserem Kader wie immer zu. Ohne dass ich die Leute gut kenne, aber ich bin mir sicher, dass das nochmal passiert. Er verliert halt immer ein Spiel, ja. Das ist ja kein Drama. Aber ich denke, dass es Platz 1 wird. Ich habe es übrigens auch erwartet, dass es Platz 1 wird, weil ich habe Insider-Informationen von einem Mann, dessen Familie ursprünglich aus Osteuropa kommt, der mir vor der Saison schon bei meinem Nachbar, der auch aus Osteuropa kommt, gesagt hat, wie der Haas laufen wird. Und ich muss sagen, bis jetzt lief er so. Ja. Und genau deshalb habe ich gesagt, niemals. Ja. Hätte ich jetzt auch, wenn es andersrum glaube, hätte ich auch so rum erzählt. Ich möchte mal ein paar Informationen nachliefern. Jens, du hattest recht, es sind 13 Teams. Und der Mathematiker unter uns weiß, dass es dann 24 Spiele sind. Und es ist auch korrekt, ich glaube 3-0 war jetzt das knappste Ergebnis. Und es war gegen den aktuell Tabellenzweiten Karben. Und mein Gott, da ist es, glaube ich, gestattet, nur mit 3 Toren Unterschied zu gehen. Und das muss man auch nochmal sagen, es geht, ja, jetzt um Spiel, es geht ja nicht drum, es geht darum, steigst du auf, steigst du nicht auf, wirst du Erster, wirst du nicht Erster. Und das wirst du auch, ich wiederhole es, wenn du nicht jedes Spiel gewinnst, das muss um Gottes Willen ja nicht sein, aber du wirst mehr Spiele gewinnen als die anderen, wenn hier nicht komische Sachen passieren. Und für mich persönlich die abschließende Frage, dann reiche ich aber gerne nochmal an dich weiter, Sebastian. Sascha, was die Zuschauer auch interessiert, brennend interessiert, warum nennt man dich eigentlich Pferd? Danke. Ich hoffe, man hat es gehört jetzt. Ich bin ein bisschen weiter weg, ja, sogar als ihr von dem Ding. Ich habe hier schon hingesabbert. Ich dachte, warum nennt man dich eigentlich Katze? Ich hatte mir schon eine Antwort über dich. Ich wollte die Frage eigentlich jetzt gerade nachliefern. Wollen wir es noch machen? Ist zwar ein bisschen, was heißt ein bisschen? Wir haben deutlich überzogen. Ich würde aber sagen, also die Frage stellen sich bestimmt viele heute. Also warum, Katze, nennt man dich eigentlich Katze? Es war gar nicht ironisch gemeint ursprünglich. Es kommt wirklich wegen Sportlichkeit und auch auf die Gefallen, dass das jetzt ein Tennis-Podcast langsam wird und kein Fußball-Podcast. Er kam aus den jungen Jahren, wo ich noch jünger war als lange heute. Weil ich immer sehr noch geschmeidig, könnte man sagen, war. Und er hat in Sportkreis ja immer so Katze Zumdick und was man nicht alles für Katze gehabt hat, das gerne mal gesagt. Und dann hat das irgendeiner mal zu mir gesagt. Der Chrissy Brandt aus Assen hat immer in Brobrücke gespielt. Vielleicht kennt ihn irgendeiner, der hier zuhört. Und der hat es beim Tennis gesagt. Ja, und dann ist das so geblieben. Es gibt schlimmere Nicknames. Denke ich auch. Und in dem Sinne streiche ich dich verbal nochmal, Katze. Ich würde an der Stelle auch zum Ende kommen. Reicht ich habe keine Fragen mehr. Also, oder tendenziell hätte ich schon noch viele Fragen, aber wir sollten das jetzt wirklich zeitnah beenden. Dementsprechend bin ich für meinen Teil durch, Jens. Würde, denn das Beste kommt zum Schluss, an dich nochmal abgeben. Und wünsche sonst allen noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Danke, Sebastian. Danke vor allem, Sascha. Danke euch. Oder Katze. Danke. Oder Pferd, ja, je nachdem. Und wir hören uns wieder in unregelmäßigen Abständen und freuen uns über die nächsten Werbeeinblendungen. Und natürlich über Wünsche und Anregungen auf KSG. Nein, wie heißt es? podcast@ksg-bünster.de. Genau. So heißt es. So müsste es stimmen. Hoffentlich haben wir jetzt nicht dreimal irgendeine E-Mail-Adresse genannt. Nichts kommt an. Dann schreiben sie auch nochmal drunter. Das klären wir mit der technischen Abteilung. Also in dem Sinne, Leute, macht's gut. Schön, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao. Kreisliga und Kaviar. Großer Fußball im kleinen Rahmen. Der Fußball-Podcast der KSG Bönstadt.